Also wir sind fertig, wenn du aufnehmen willst. Nazis wollen aufmarschieren und die Menschen drangsalieren. Lieber mit dem Plattenschwanz verpassen Nazis Kampfverband. Nazis wollen aufmarschieren und die Menschen drangsalieren. Lieber mit dem Plattenschwanz verpassen Nazis Kampfverband.